present state in the middle of Europe. A place where speaking lies are okay. Here they say that the earth is still flat now. Speak the truth and you are a criminal. Es gibt einen Staat mitten in Europa. Dort ist die Lüge offiziell. Dort ist die Erde immer noch eine Scheibe. Und wer die Wahrheit sagt, ist kriminell. They want to re-educate our people. But with us, they have failed once again. They call our grandfathers evil criminals. The true criminals are the ones from the state. Ein ganzes Volk wollen sie umerziehen. Mit uns gelingt ihnen das nie. Sie nennen unsere Großväter Verbrecher. Doch die wahren Verbrecher, das sind sie. Singing of our songs are forbidden. Lock us up for a symbol or a thought. It's the same as the red stick from the past night. But it won't be like that anymore. Das Singen von Liedern ist verboten. Und für ein Abzeichen, da sperren sie dich gleich ein. Es ist genau wie früher bei den Roten. Aber es wird nicht lange mehr so sein. Yeah, it won't be like that anymore now. Es will nicht lange mehr so sein. Yeah, it won't be like